Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 87. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute beenden wir das zweite Kapitel des vierten Buches, von Friedell das garstige Lied benannt und mit einer Eloge auf drei seiner Lieblinge, Georg Büchner, Johann Nepomuk Nestroy und Hans Christian Andersen, beschlossen. Auffallend, dass er sich wohl um die bis heute oft verkannte tiefe Ernsthaftigkeit dieses Autors zu betonen, ausgerechnet bei der Beschreibung Nestroys aller Anekdötchen und Bonmots enthält. Zu Gast ist diesmal Maria Seifert, die Friedells Wertschätzung der drei durchaus teilt. Laube und Heine. Heinrich Laube zeigte ebenfalls eine Vorliebe für das literarhistorische Panoptikum, indem er Gottsched, Gellert und den jungen Schiller auf die Bühne brachte und für Günstlingsdramen wie Struensee, Essex, Mondaldeschi so ziemlich das ödeste Genre, das es gibt. Seine Stücke sind ebenso papieren, aber nicht so geschwätzig wie die Gutzkoschen, theaterbanal bis zur gelegentlichen unfreiwilligen Komik, roh, aber fest gezimmert und verraten den späteren ausgezeichneten Dramaturgen und Regisseur. Er leitete nicht nur mit genialer Begabung für Entdeckung und Erziehung schauspielerischer Talente eine Reihe großer Bühnen, sondern erstattete auch hierüber in seiner Geschichte des Burgtheaters, des Wiener Stadttheaters und des Norddeutschen Theaters in einer Weise Bericht, die diese Bücher zu den besten, ja fast einzigen macht, worin über Schauspielkunst mit nutzbringender Kennerschaft gesprochen wird. Auch sie sind im Gegensatz zu seinen übrigen Werken vorzüglich geschrieben, während sie andererseits auf dramaturgischem Gebiet seinen praktischen, aber banausischen Standpunkt der ausschließlichen Berücksichtigung der Publikumswünsche manifestieren, den er in den Worten zusammengefasst hat: Die Armut kommt an die Reihe, weil sie gehen und stehen kann. Der Reichtum wird zurückgelegt, weil er das eben nicht kann und fliegen will. Auf dem Theater fliegt man eben nicht. Worauf zu erwidern ist, dass ein Theater, das nicht den fliegenden Menschen zur Schau stellt, keine wirkliche Existenzberechtigung hat, denn den Gehenden und Stehenden zeigt jede Militärparade. Heine hat die Unarten des jungen Deutschland nur in seinen allerersten Zeiten mitgemacht. Ihn immer wieder in dieser Gruppe, womöglich gar als einen ihrer Führer aufzuzählen, ist eine Gedankenlosigkeit der zünftigen Geschichtsschreibung. Gutzko hat Heines Poesie boshaft, aber treffend charakterisiert, indem er ihre Blüten ausnahmsweise in einem nicht missglückten Bilde mit parfümierten Taftblumen verglich. Ein andermal nennt er sie weniger übelwollend und wiederum recht treffend, eine Mischung aus Lächeln, Nachtigallengesang, harziger Waldluft, versteckter Satire auf ganz versteckte Menschen, Skandal, Sentimentalität und Weltgeschichte. Heine hat die romantische Vorstellungswelt immer nur als äußerlichen Glanzstuck benutzt, während er im Inneren Rationalist, Naturalist, ja fast schon Impressionist war. Seine Gedichte sind reizende Spieldosen. Seine Prosa ist rein, reich, anmutig, beschwingt, nur bisweilen ein wenig zu witzig. Was ihn am meisten von allen Jungdeutschen unterschied, war seine hohe Musikalität. Von einer wirklichen Weltanschauung kann man bei ihm nicht gut sprechen. Sie beschränkt sich, abgesehen von ihren rein politischen und literaturpolemischen Komponenten, auf eine halb novellistisch-spielerische, halb journalistisch-demagogische Bekämpfung der Oberflächen des religiösen und philosophischen Transzendentalismus und die Predigt eines Diesseits-Evangeliums, das in seinem erotischen Materialismus in die Richtung des Pariser Librettos weist. Seine Lyrik hat mehr die Tonkunst befruchtet als die Dichtkunst. Der stilistische Einfluss seiner Prosa hingegen ist außerordentlich hoch zu bewerten. Er erstreckt sich bis auf Nietzsche, der ihn aus diesem Grund als Gesamtpersönlichkeit überschätzt hat. Außerdem ist er in der deutschen Literatur der erste Gestalter der Ambivalenz. Tragik und Komik, Sentimentalität und Ironie verhalten sich bei ihm nicht wie die beiden Hälften, sondern wie die Vorder- und Rückseite derselben Sache. Und er hat auch zu allen Zeiten ambivalente Gefühle ausgelöst, indem man stets schwankte, ob man ihn unausstehlich oder bezaubernd finden solle. Dass er gerade in diese völlig sterile Zeit hineingeboren wurde, war die Tragödie seines Lebens. Ein Mensch voll Durst nach Wirklichkeit, inmitten einer Welt voll blecherner Phrasen und ausgestopfter Jahrmarktpuppen, eine Natur, deren tiefste Sehnsucht es war, verehren, anbieten, glauben zu dürfen, unter eine Menschheit geworfen, deren höchster Witz es war, ungläubig zu sein und alles in entgötternder Skepsis zu begraben. So wurde er die typische zwiespältige Natur. Nun ist der Zwiespältigkeit die Grundeigenschaft aller irgendwie künstlerisch veranlagten Menschen, ob sie nun künstlerisch Schaffende oder bloß künstlerisch Empfängliche, künstlerisch Empfindende sind. Sie findet sich daher bei sehr vielen Frauen und fehlt eigentlich nur beim Philister. Aber sie kann zweierlei Formen haben. Es gibt Menschen, deren zwei Seelen einander nervös fliehen und, wenn sie sich treffen, nur beschränken und verwirren. Halbierte Menschen. Und es gibt Menschen, deren beide Seelen einander anziehen wie zwei ungleichnamige Elektrizitäten und in einer Art von magischem Gleichgewicht halten, das sie fördert und steigert. Verdoppelte Menschen. Von der ersten Art waren Heine und Byron, von der letzten Goethe, Shakespeare, Tolstoi, Nietzsche. Aber wir wollen doch nicht gar zu ungerecht sein gegen diese Gruppe von Enterbten des Schicksals, denn das waren sie alle, sowohl in ihrem äußeren wie in ihrem inneren Leben. Es hat schließlich immer etwas Großes, wenn aus einer ganzen Generation der leidenschaftliche Drang nach Wahrheit lodernd hervorbricht. Denn die Aufrichtigkeit an die Stelle der politischen und religiösen Heuchelei, die schlichte Vernunft an die Stelle des mystischen und allegorischen Hokuspokus zu setzen, das war ja der Sinn jener ganzen Bewegung. Aber bisweilen ist die Wahrheit furchtbar banal und verdankt ihr Leben bloß der Tatsache, dass die gegenteilige Wahrheit gar zu absurd ist. Und so verhielt es sich im Falle des jungen Deutschland. Politische Malerei. Die deutsche Malerei in jenem Zeitraum ist völlig literarisch. Man huldigte der Ansicht, die Kunst habe belehrend und aufklärend zu wirken und malte nicht bloß Geschichte, was an sich schon bedenklich ist, wenn das novellistische Moment in den Vordergrund tritt, sondern Geschichtsphilosophie, ja Politik. Bei Karl Friedrich Lessings Bildern aus dem Leben Luthers und Hussens, die gegen den Ultramontanismus predigten, erwärmte oder entrüstete sich das Publikum am Inhalt, indem es zur Reformation Stellung nahm. Man malte auch gern die Fabel berühmter Gedichte. Der Realismus äußerte sich bei den Historien hauptsächlich im sorgfältigen Studium der Trachten, Waffen, Möbel, Geräte, Architekturformen. Der Maler wird zum Archäologen und Kostümier. Und man betrachtete es allen Ernstes als ästhetischen Defekt, wenn ein Gemälde historisch nicht echt war. Auch die Auffassung der Situation musste dem neuesten Stand der Geschichtswissenschaft entsprechen. Das größte Ansehen genoss Kaulbach in seinem philosophischen Ehrgeiz Cornelius, in seiner Geschichtsauffassung Ranke verwandt. Doch im Gegensatz zu ihnen leer, kulissenhaft, gequält und voll lähmender Wiederholungen. Alfred Rethel, dessen Aachener Fresken wir bereits erwähnt hatte, schilderten in 6 farbigen Zeichnungen von herber Wucht und Geschlossenheit Hannibals Zug über die Alpen und symbolisierte 1849 in den Blättern auch ein Totentanz die Ereignisse des verflossenen Jahres mit großartiger Dramatik. Die Genremaler porträtierten in opernhafter Manier am liebsten allerlei Volksszenen, den Schmuggler, den Wilderer, das italienische Straßenleben. Den Stoffen nach gehört auch Karl Spitzweg zu ihnen. Es ist bezeichnend für ihn, dass er ursprünglich Apotheker war. Seine Kunst hat etwas Versponnenes, Tüfteliges, Schrulliges. Am liebsten malte er rührende und schnurrige Sonderlinge, den Sonntagsjäger, den Bürgergeneral, den Dichterling und den Schmierenschauspieler, den Flötenamateur und den Serenadensänger, den Aktenwurm und den Schulpedanten, den Hagestolz und den schüchternen Liebhaber, den Blumenzüchter und den Antiquar. Und den Rahmen dazu bildet die verwitterte und verwinkelte, verträumte und verschnörkelte deutsche Kleinstadt. Die längst versunkene Poesie des Bratenrocks und der Zipfelmütze ist in seinen zarten und launigen Momentaufnahmen unverlierbar aufbewahrt. Georg Büchner. Zu jener Vormärzzeit haben im deutschen Bundesgebiet noch 3 andere Genies gelebt. Ein unbekanntes, ein verkanntes und ein verlarvtes. Büchner, Grappe und Nestroy. Grappe, der trotz seines eklatanten Mangels an Konzentration und Bühnengefühl sehr oft in die Nähe Shakespeares gelangt, wurde zeitlebens für einen verbummelnden Halbnarren gehalten. Ja, noch Wilhelm Scherer nennt ihn töricht und bezichtigt ihn lächerlichster Renommage. Georg Büchner ist erst in unseren Tagen entdeckt worden. Er wurde am Schlachttag von Leipzig in der Nähe von Darmstadt geboren und starb schon im Februar 1837 im 24. Lebensjahr. Er studierte Medizin, gab den Hessischen Landboten heraus, die erste sozialistische Flugschrift in deutscher Sprache, die aber unter den Bauern seines Heimatlandes heimlich verbreitet, fast gar keine Wirkung tat. Und gründete 1834 die Gesellschaft der Menschenrechte, einen Geheimbund zur Herbeiführung der radikalen Republik, der aber in Wirklichkeit nicht viel mehr war als ein harmloser politischer Debattierclub. Der drohenden Verhaftung entzog er sich durch die Flucht nach Straßburg, wo er seine anatomischen Studien fortsetzte, für deren Frucht die Schrift »Sur le système nerveux du barbeau«, die einige ganz neue Aufschlüsse über das Kopfnervensystem der Fische enthielt und von den Kennern als eine außergewöhnliche Leistung erklärt wurde, erhielt er von der Züricher Universität das Doktordiplom der Philosophischen Fakultät und, nachdem er ein höchst beifällig aufgenommene Probevorlesung gehalten hatte, die Anstellung als Privatdozent. Sein Bruder, der Verfasser des weltbekannten Buches Kraft und Stoff, sagte von ihm, er würde vielleicht, wenn er am Leben geblieben wäre und seine wissenschaftliche Laufbahn weiterverfolgt hätte, derselbe große Reformator der organischen Naturwissenschaften geworden sein, welchen wir jetzt in Darwin verehren. Und wenn man erwägt, welche seltene Vereinigung von philosophischer und naturwissenschaftlicher Begabung sich in seinen hinterlassenen Abhandlungen und Skizzen offenbart, so wird man diese Behauptung nicht übertrieben finden, ja sogar die Möglichkeit zugeben müssen, dass er, weil er außerdem noch Künstler war, sogar Größeres geleistet hätte als Darwin. Andererseits verleugnet sich der geniale Anatom auch in seiner Kunst nicht. In seinem Romanfragment »Lenz«, sagt der Titelheld, »der liebe Gott hat die Welt wohl gemacht, wie sie sein soll, und wir können wohl nicht was Besseres klecksen. Unser einziges Bestreben soll sein, ihm ein wenig nachzuschaffen. Da wollte man idealistische Gestalten, aber alles, was ich davon gesehen, sind Holzpuppen. Dieser Idealismus ist die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur. Man versuche es einmal und senke sich in das Leben des Geringsten und gebe es wieder in den Zuckungen, den Andeutungen, dem ganz feinen, kaum bemerkten Mienenspiel. Es darf einem keiner zu gering, keiner zu hässlich sein. Erst dann kann man die Menschen verstehen. In diesen Sätzen steckt Büchners eigene Kunsttheorie. Er war in einer Welt des plattierten Lesebuchidealismus und des papiernen Zeitungsrealismus ein Naturalist von jener unsterblichen und unwiderleglichen Spezies, der Goethe ebenso angehört wie Gorki und Homer so gut wie Hamsun. Man hat ihn als einen Nachzügler der Sturm- und Drangdichtung angesprochen. Aber ebenso wohl kann man sagen, dass er bereits den ganzen Wedekind und den ganzen Expressionismus vorweggenommen und überholt hat. Es gibt in deutscher Sprache kein grandioseres Volksstück als den Woyzeck und im Umkreis der nachklassizistischen Dramatik keine blutvollere Historie als Dantons Tod. Nestroy. Ein Menschenalter lang genoss Nestroy in seiner Vaterstadt durch die hinreißende Komik seiner endlosen schlenkernden Gliedmassen und blechern schnarrenden Voltigen, durch seine schlagenden geistesgegenwärtigen Extempores und zähen drolligen Kämpfen mit der Zäsur und schließlich auch durch eine lange Reihe glücklich zusammengestellter Gelegenheitsposen eine große und ununterbrochene Popularität. Dies war die eine Hälfte Nestroys, eine äußere Hülle, die von der Welt und zumal der Wienerischen so oft und gern für den ganzen Menschen genommen zu werden pflegt. Daneben aber gab es noch einen zweiten Nestroy, einen sokratischen Dialektiker und kantischen Analytiker, eine shakespearisch ringende Seele, die mit einer wahrhaft kosmischen Fantasie das Maßsystem aller menschlichen Dinge verzerrte, um diese eben dadurch erst in ihren wahren Dimensionen aufleuchten zu lassen. Dieser schöpferische Ironiker in Nestroy war, seinen Zeitgenossen völlig unbekannt, zu einem posthumen Leben verurteilt. Ja, er führt sogar noch bis zum heutigen Tage für die meisten ein anonymes Dasein. Dass dem so ist, kommt zunächst daher, dass der souveräne und radikale Skeptiker auf dieser Welt immer einen schweren Stand hat. Die Menschen, die sich ihre handlichen, kompakten Zusammenhänge von gestern nicht auflösen lassen wollen, empfinden ihn instinktiv als ihren Feind und vergessen nur zu gern, dass die geistige Gesundheit, die Entwicklungsfähigkeit und fortschreitende Kraft jeder Epoche von der Menge geistigen Dynamits abhängt, die ihr zur Verfügung steht. Dazu kommt aber noch als besonderer Grund, dass Nestroy in einer Stadt wirkte, die von jeher eine unglaubliche Virtuosität darin besessen hat, sich ihrer Erzieher zu entledigen und jedermann, der ihr durch Wahrheitsliebe unbequem wurde, zum Jongleur und Bajazzo zu degradieren. Und doch muss man andererseits sagen, dass wohl nur in Wien ein solcher Genius entstehen konnte, dessen Grundwesen sich nicht anders als Barock nennen lässt. Wien, das in den Tagen der Barockzeit seinen kulturellen und künstlerischen Höhepunkt erklommen hat, ist im Grunde bis zum heutigen Tage in seinen eigenartigsten und sichtbarsten, reichsten und feinsten Lebensäußerungen eine Barockstadt geblieben. Und Nestroy ist der größte, ihr einzige Philosoph, den sie hervorgebracht hat. Dass dies noch immer von vielen nicht eingesehen wird, liegt an der verbreiteten irrtümlichen Meinung, dass ein Philosoph ein sogenannter ernster Mensch sein müsse. Man könnte aber gerade im Gegenteil sagen, dass der Philosoph erst dann anfängt, wo der Mensch damit aufhört, sich und das Leben seriös zu nehmen. Nestroy war ein Philosoph auch darin, dass er kein System besaß. Deshalb hat er auch niemals ein politisches Programm gehabt und galt gleichermaßen den Konservativen als bedenklicher Umstürzer wie den Liberalen als finsterer Reaktionär. Von rechts und links angefeindet zu werden, ist aber immer das Los aller echten Komödientemperamente, die die Dinge gar nicht anders als von oben betrachten können. Von einem erhöhten Standpunkt olympischer Heiterkeit, vor dem rechts und links nur zwei Hälften und meistens recht lächerliche Hälften desselben menschlichen Grundwesens sind. Nestroys Witterung für alles Komplizierte, Widerspruchsvolle, Vieldeutige, sich Kreuzende und Aufhebende in der menschlichen Natur, seine Gabe, gerade die halben, gemischten, gebrochenen Seelenfarben auf seine Palette zu bringen, macht ihn zum Erben und Fortsetzer Lawrence Sterns und stellt seine Bühnenpsychologie neben die moderne Chromatik eines Wilde und Shaw. Und auch darin erinnert er an die beiden Iren, dass er ganz skrupellos gerade die ordinären Sorten der Bühnenliteratur, das Familiendram, den Schwank und die Posse bevorzugte, aber zugleich im höchsten Maße veredelte, indem er ihnen seinen reifen, funkelnden, facettenreichen Geist einpflanzte. Er nahm eben nichts ernst, auch sein eigenes Handwerk nicht. Obgleich er natürlich das Hohle und Leere aller Theatermache vollkommen durchschaute, arbeitete er doch ganz unbefangen mit den längst hergebrachten Requisiten und uralten Versatzstücken, denen die Lust spielt, Schreiber seit Menander und Plautus Publikumsgelächter zu entlocken pflegen. Auch er hat ebenso unerschrocken gestohlen wie Shakespeare, Molière oder Sheridan. An Shaw gemahnt er übrigens auch darin, dass er ein Auflöser der Romantik war, ein unerbittlicher Unterminierer alles Bathos und Zerreißer lebenverfälschender Illusionen. Sein Lumpazi Vagabundus ist die dramatische Vernichtung der romantischen Form. Seine späteren Werke zerstören die romantischen Inhalte. Eine lebensgefährlichere Parodie auf den Byronismus als der Zerrissene ist nie geschrieben worden. Aber es war eine seltsame Tragikomödie im Leben Nestroys, dass seine Generation den großen Zeitkritiker und Gesellschaftskritiker, den sie so dringend nötig hatte, in ihm nicht erkannte. Soziale Lustspiele sind ein wahrer Schatz für die Bühne, sagte Laube und beklagte, dass die deutsche Produktion auf diesem Gebiete so viel ärmer sei als die französische, ohne zu bemerken, dass dicht neben ihm ein Dichter lebte, der alljährlich mit der größten Mühelosigkeit soziale Lustspiele produzierte, die die zeitgenössischen Französischen ebenso weit hinter sich ließen wie ein lavaspeiernder Krater, ein Brillantfeuerwerk. Und über all das hinaus hat Nestroy in seinen Lustspielen die ganze Luft seiner Stadt und Zeit eingefangen, einer Zeit, die in ihrer eigenartigen Poesie so nie wiederkehren wird. Und damit hat er die höchste Aufgabe des Komödienschreibers erfüllt. In dieser Welt gibt es keine Berufe. Die meisten Menschen sind Rentner oder, wie man damals in Wien sagte, Particuliers. Die Professionisten arbeiten nicht, dies ist sogar ihre Faculté maîtresse. Die Tätigkeit der Ingenieure besteht darin, dass sie in ihr Mündel verliebt sind. Die Baumeister haben noch nie einen Grundriss gesehen. Knierim ist ein theosophischer Schuster wie Jakob Böhme, dem er an dummer Tiefe kaum nachsteht. Und der Schneider Zwirn ist die Spielart des analphabetischen Snobs, die Thackeray vergessen hatte. Geld ist Trinkgeld. Und die soziale Frage wird durch Haupttreffer, Mitgiften und Erbschaften gelöst. Der König dieses Reiches aber ist der stets vorhandene Hausknecht, ein Herkules der Faulheit, mit einem ehernen Willen zum weintrinkenden Nichtstun gepanzert, aus dem er eine allumfassende Weltanschauung gemacht hat. Ein Vierteljahr nach dem Tode des Dichters aber schrieb der Literaturhistoriker Emil Kuh, dass eine Zeile Halms Nestroy ästhetisch unsichtbar mache. Durch solche Fachurteile irregeleitet, hat sich der Blick des Publikums jahrzehntelang nur an die rohen Formen gehalten, die Nestroy als täuschende Emballage benützte, um eine ganz verbotene Ware, nämlich Philosophie, aufs Theater zu bringen, wie er auch einem ungeübten Auge die Mimikry des amerikanischen Blattschmetterlings nicht sichtbar ist. Aber darin, in dieser Ununterscheidbarkeit, beruht ja gerade der praktische Wert der Mimikry. Nestroys Mimikry an die Lokalbosse war sein Mittel im Kampf ums Dasein, durch das er erreichte, dass seine Stücke aufgeführt, beklatscht und belobt wurden. Es wäre aber an der Zeit, heute, wo es dem Theatergeschäft Nestroys nicht mehr schaden kann, endlich zu erkennen, dass man es mit einem springlebendigen Blattschmetterling zu tun hat und nicht mit einem toten Blatt. Andersen. Nestroy hatte einen Zeitgenossen, der den Typus des Dichters in seiner höchsten Reinheit verkörperte. Und es ist sonderbar zu denken, dass er sein Zeitgenosse war. Hans Christian Andersen. Das große Publikum nimmt zu Andersen etwa dieselbe Stellung ein wie jener Leutnant aus den fliegenden Blättern, der behauptete, Julius Caesar könne unmöglich ein großer Mann gewesen sein, denn er habe ja bloß für untere Lateinklassen geschrieben. Weil nämlich Andersen ein so großer Dichter war, dass er sogar von Kindern verstanden wird, glauben die Erwachsenen, er sei für sie nicht gescheit genug. Aber der echte Dichter ist ein König Midas. Was er berührt, wird zu Gold. Ein wenig gehören zu ihm aber auch die Eselsohren, die kindliche Einfalt. Und außerdem haben Andersens Dichtungen einen doppelten Boden. Äußerlich betrachtet scheinen sie nichts zu sein als einfache Märchen, und man kann sie so lesen, wie dies ja auch von Kindern tatsächlich geschieht. Aber man muss sie nicht so lesen. Denn ihrem innersten Wesen nach sind sie Satiren, die die Form des Märchens gewählt haben. Andersen gibt sich zwar als ein Erzähler, der zu Kindern spricht, aber dieser Standpunkt ist nur ein angenommener. Er ist nicht die Naivität als Zustand, sondern als Rolle. Und man könnte diese Kunstform daher als eine ironische bezeichnen, in dem Sinne, den schon Sokrates diesem Wort gegeben hat. Nur dem Naturmenschen und dem Genie ist es gegeben, den Eindruck der Einfachheit zu erwecken. Aber darum darf man die beiden nicht miteinander verwechseln. Sie bilden vielmehr die äußersten Gegenpole menschlicher Ausdrucksfähigkeit. Und gerade durch seine Schlichtheit und künstlerische Sachlichkeit, die ihn völlig in den dargestellten Gegenständen verschwinden lässt, wird Andersen zum tiefsten und wirksamsten Satiriker. Im Grunde ist ja eigentlich jeder Dichter ein Satiriker. Der Dichter blickt mit vorurteilslosen und scharfsichtigen Augen in die Welt. Und dabei entdeckt er natürlich eine Menge von Dingen, die ihm wesentlich, aber nicht genügend beobachtet erscheinen oder die ihm falsch beobachtet erscheinen oder die ihm überhaupt falsch erscheinen. Und es erwacht in ihm das Bedürfnis, diese Übelstände dadurch zu verbessern, dass er sie möglichst deutlich ins Licht rückt. Das beste Mittel hierzu ist und bleibt immer die Satire. Tiefer sittlicher Ernst, reformatorisches Wohlwollen und die Gabe, richtig zu sehen, sind die Wurzeln der echten, der lebenfördernden, der dichterischen Satire. Das Grundthema Andersens ist der ewige Kampf des Genies gegen das Philistertum, gegen den geistlosen Materialismus, die satte Selbstzufriedenheit, die unduldsame Borniertheit, den trägen Gewohnheitssinn des Durchschnittsmenschen. Alle Färbungen menschlicher Beschränktheit, Verlogenheit und Ich-Sucht spiegeln sich in diesen Geschichten. Nur, dass sie zumeist nicht an Menschen gezeigt werden, sondern an Tieren, Pflanzen, Haushaltungsgegenständen, etwa nach Art der Fabel. Aber gleichwohl wird kein Mensch auf den Gedanken kommen, diese Dichtungen Fabeln zu nennen. Denn die Fabel ist etwas rein Verstandesmäßiges. Wenn die Fabelerzähler von der Dummheit der Gans, der Einbildung des Pfaus, der Feigheit des Hasen spricht, scheint er uns immer mit einem Auge verschmitzt zuzublinzeln. An wen erinnert euch das wohl? Es wird alles stets allzu durchsichtig, dass alles nur allegorisch gemeint sei. Bei Andersen hingegen vergisst man vollständig, dass es sich um Erscheinungen handelt, auf die die menschlichen Gedanken und Gefühle nur übertragen wurden. Der Fuchs der Fabel ist schließlich nichts als die Idee der Verschlagenheit. Er ist kein bestimmter, individueller Fuchs, ja eigentlich überhaupt gar kein Fuchs. Die Wesen Andersens aber sind keine personifizierten Tugenden oder Untugenden, sondern lebendige Originale. Wir sind fest überzeugt von der Blasiertheit der Gurke, dem Größenwahn des Wetterhahns, der Protzigkeit des Geldschweins, der Renommiersucht des Halskragens, der Eitelkeit der Schreibfeder, der Prüderie des Strumpfbandes. All diese Fantasiegeschöpfe verdichten sich zu Wirklichkeiten, werden zu persönlich guten Bekannten. Eine der Haupteigenschaften des Philisters besteht darin, dass er sich für den Mittelpunkt der Welt hält und seine Aufgaben für die Allerwichtigsten, ja im Grunde für die Alleinwichtigen. Er beurteilt den Wert seiner Mitgeschöpfe nur nach dem Grade, wie sie ihm ähnlich sind, und nimmt an, dass alles, was anders ist als er, schon dadurch minderwertig sei. Die Fachsimpelei ist daher ein häufig wiederkehrendes Motiv bei Andersen. Dazu tritt ein zweiter verwandter Zug, der Berufsdünkel. Die meisten Wesen Andersens sind echte Bürokraten, die von der Ansicht ausgehen, dass sie nicht ihrer Berufe wegen da seien, sondern diese ihretwegen. Die Schneckenfamilie ist fest davon überzeugt, dass der Kletterwald nur dazu auf der Welt sei, um sie zu ernähren, und der Regen, um für sie etwas Trommelmusik zu machen. Und seit keine von ihnen mehr gekocht und gegessen wird, erscheint es ihnen als ganz ausgemacht, dass die Menschheit ausgestorben sein müsse. Der Kater erklärt, dass ein Wesen, das nicht einen Puckel machen und Funken sprühen könne, völlig unberechtigt sei, eine Meinung zu äußern. Und der Mistkäfer hat beim Anblick der Tropen nur den einzigen Gedanken, das ist eine unvergleichliche Pflanzenpracht, die wird schmecken, wenn sie fault. Im philiströsen Charakter liegt es aber ferner auch, dass keiner mit dem Platz zufrieden ist, den ihm die Vorsehung angewiesen hat, dass jeder über seine natürliche Bestimmung hinaus will und sich einbildet, mehr zu sein, als er ist. Die Stopfnadel hält sich von vornherein für eine Nähnadel und später sogar für eine Busennadel. Das Plätteisen glaubt, ein Dampfkessel zu sein, der auf die Eisenbahn soll, um Wagen zu ziehen. Der Schiebkarren erklärt, er sei eine Viertelkutsche, weil er auf einem Rad läuft. Das Schaukelpferd spricht von nichts als von Training und Vollblut. Jeder hat seine besondere Lebenslüge. Alle wollen sie über ihre Verhältnisse leben, sich patzig machen, einander Sand in die Augen streuen. Von diesen Typenschilderungen, die in ihrer Gesamtheit den breiten Querschnitt des ganzen Alltagslebens darstellen, schreitet nun aber Andersen zu noch höheren Satiren empor, die oft eine ganze Philosophie der menschlichen Natur in Nutze enthalten. Ist zum Beispiel die Lage des Kobolds in dem Märchen »Der Kobold und der Krämer« nicht die Lage aller Menschen? Schwanken wir nicht alle zwischen der Liebe zum Haferbrei mit guter Butter darin und der Liebe zur Poesie, die man nicht essen kann? Oder enthält die Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern nicht eine ganze Soziologie? Alle behaupten, die Gewänder des Kaisers zu sehen, obgleich er gar nichts anhat, denn es heißt, wer sie nicht sehe, müsse entweder ganz dumm oder für sein Amt untauglich sein. Und die Erzählung vom hässlichen jungen Entlein schildert im Grunde nichts anderes als das Schicksal und den Entwicklungsgang des Genies. Das Genie zeichnet sich vor allen Wesen gerade durch seine Bescheidenheit aus. Weil es anders ist als die übrigen, hält es sich für weniger, für besonders minderwertig, und die anderen wiederum verhöhnen es, feinden es an und setzen es zurück. Es ist zu groß und ungewöhnlich, sagen alle Enten, und deshalb muss es gepufft werden. Bis sich schließlich herausstellt, dass es keine der landläufigen Ententugenden und Entenschönheiten besitzt, weil es ein Schwan ist. Fast alle Märchen Andersens ließen eine lange Ausdeutung zu. Man könnte über sie ebenso dicke Bücher verfassen, wie sie in einem seiner Märchen von den chinesischen Gelehrten über die Nachtigall geschrieben werden, und man würde damit ein ungefähr ebenso nützliches Werk verrichten. Denn Andersens Dichtungen vertragen im Grunde gar keine Erklärungen. Was ihnen einen so hohen Reiz verleiht, ist ja eben das scheinbar völlig Unreflektierte der Schilderung, die Eindrücke neben Eindrücke reiht und die verstehende Liebe, die nur darstellen will. Der blaue Vogel. Durch sie vermag Andersen alles zu lesen. Es ist, als ob er den Zauberstein aus Maeterlincks blauem Vogel besäße. Er braucht ihn nur zu drehen, um den Dingen sogleich ihre Seele zu entlocken. Und nun tritt sie heraus. Die Seele der Katze, die Seele des Hundes, die Seele der toten Dinge sogar, der Milch, des Brotes, des Zuckers. Und alles wird schöner und prächtiger. Die Stunden verlassen die Uhr und werden zu leuchtenden Jungfrauen, die einander die Hände reichen. Es gibt nichts Seelenloses und nichts Lebloses. Die ganze Welt ist voll von Gedanken und Empfindungen. Man muss sie nur zu lesen wissen. Und der Dichter liest sie. Er liest die zarten und liebevollen Gedanken der Nachtigall, die falschen und feindseligen Gedanken der Katze, die sanften und bescheidenen Gedanken der Rose, die edlen Gedanken des Hundes, die hoffärtigen Gedanken des Mohns, die neidischen Gedanken des Maulwurfs. Aber auch der Brummkreisel, das Tintenfass, die Kleiderbürste, die Stutzuhr, die Teetassen, sie alle haben allerlei Empfindungen, die man entziffern kann. Und wie der kleine Tülltül braucht der Dichter nur an seinem Stein zu drehen, und er befindet sich im Reich der Vergangenheit bei den Toten. Aber sie sind nicht mehr tot. Sie sitzen vergnügt vor der Haustür und plaudern. Und er steigt in das Reich der Zukunft zu den noch ungeborenen Seelen, und sie werden lebendig und geben ihm Antwort. Was er aber überall sucht, das ist der blaue Vogel. Denn wer den besitzt, dem erschließt sich das letzte Geheimnis der Dinge. Und das ist allerdings das Einzige, was Andersen ebenso wenig gefunden hat wie Tülltül oder einer der Dichter vor ihm und nach ihm. Nach diesem Vogel sucht der Dichter immerfort. Nur seinetwegen durchwandert er alle Reiche des Werdens, rührt er an die Seele aller Dinge. Er wird ihn freilich niemals besitzen. Aber das ist vielleicht sehr gut, denn sonst würde er ja nichts mehr suchen. Liebe Frau Dr. Seifert, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Gerne. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ja, ich habe zu Egon Friedell persönlich einen Bezug. Ich habe auch mit ungefähr 20 diese Kulturgeschichte der Neuzeit in die Hände bekommen, und ich war fasziniert. Also ich habe sie von Anfang bis Ende durchgelesen, und die Einschätzung, die Friedell gegenüber der verschiedenen Epochen und auch gegenüber einzelnen Dichtern geäußert hat, die haben mir eigentlich sehr entsprochen in meinem damaligen Bewusstsein. Ich hatte normalerweise, da ich Germanistik studiert hatte, eigentlich in einer Reaktion auf das Studium mich noch mehr mit fremdsprachiger Literatur abgegeben, weil die Deutsche war ja so Pflichtlektüre. Und Friedell war eigentlich der Erste, der mir wirklich die deutsche Literaturgeschichte nahegebracht hat. Sie haben sich den Abschnitt über Georg Büchner gewünscht. Was fasziniert Sie an diesem? Mich fasziniert die Zeit, einmal die Zeit des Vormärz, in dem ja eigentlich die Literaten oder die Intellektuellen gegen die Autorität rebelliert haben. Das ist ja nicht immer so, denn bei vielen Revolutionen sind Intellektuelle eher tragen das politische Establishment. Also es gibt verschiedene Untersuchungen, auch während der Nazizeit oder vor der Nazizeit, wo viele gleichgeschaltet waren mit den herrschenden Verhältnissen. Und hier im Vormärz haben viele Dichter ihre Rebellion bis zur Verurteilung und Verhaftung und auch mit Kerker gebüßt und das durchgezogen. Diese Courage hat mich damals auch sehr fasziniert. Und es kommt dazu, dass ich in meiner Einschätzung Büchner für einen der größten Schriftsteller der deutschen Literaturgeschichte halte. Er war eher ein Außenseiter, er hat nicht sozusagen sehr viele Bündnisse mit zeitgenössischen Literaten eingegangen. Er war ein Frühvollendeter, ist mit 24 Jahren gestorben. Und er hat im Hessischen Landboten eine interessante Stellungnahme abgegeben. Er hat das damals ja mit dem Pfarrer Weidig verfasst und der Pfarrer Weidig war dafür, dass die Revolution mit den liberalen Kräften stattzufinden hatte. Und Büchner, der eigentlich ein Arztsohn war, also aus einer sehr bürgerlichen Schicht gekommen ist, hat sich vehement dagegen gewehrt. Er hat gemeint, man müsse die Bauern, man müsse die niedrigen Volksschichten ansprechen. Das ist dann missglückt, weil Weiding den Hessischen Landboten überarbeitet hat und viele extreme Formulierungen Büchners herausgenommen hat. Diese Aktion ist gescheitert, wie wir wissen. Büchner musste auch fliehen. Und diese ganze Entwicklung hat ihn eigentlich ja, fast zur Resignation getrieben. Wenn Sie das Drama Dantons Tod lesen, dann sehen Sie Danton als einen resignierten Revolutionär, also als einen, der nicht an den Sieg der Revolution glaubt. Und ich denke, das ist fast nach all den Erlebnissen auch Büchners Einstellung gewesen, der erkannt hat, dass die Revolution sehr oft eben ihre eigenen Kinder frisst. Das erschien mir damals jetzt von seinem weltanschaulichen Standpunkt aus für einen Anfang 20-Jährigen eine sehr große Einsicht. Ich finde diesem Autor ja sehr faszinierend, diese Vielschichtigkeit einerseits den politischen Anspruch und Inhalt zu transportieren, aber trotzdem früh vollendet ist so ein Wort, aber das trifft zu. Es ist eine Dramaturgie in seinen Stücken, die sehr, sehr weit ausentwickelt ist, aber auch sehr viel poetische Momente beinhaltet. Absolut. Es ist vielleicht so, Büchner war von den meisten seiner Zeitgenossen, die politisch aktiv wurden, derjenige, der sich vielleicht dem einfachen Menschen am nächsten gefühlt hat. Denn für ihn war, das sind ja auch seine berühmten Aussagen, dass durch das Leid in der Welt ein Riss durch die Schöpfung geht. Und das war auch ein Grund dieser persönlichen Krise, die ihn eben dann zu einem resignierten Revolutionär gemacht hat, dass man letztlich, man hat keine Lösung für das Leid in der Welt und die Revolution ist auch nicht, wie man an der französischen Revolution gesehen hat, an Robespierre, ist nicht das Allheilmittel. Und deshalb ist seine Weltanschauung wahrscheinlich eine im Grunde eher pessimistische, die aber immer auf Seiten der leidenden Menschen war. Und nicht zu Unrecht muss man sagen, dass also das wirklich echte Volksstück eigentlich in Büchners Woyzeck dargestellt ist. Es gibt nichts, keine Figur in meinen Augen, also in der deutschen Literatur, die herzzerreißender ist als diese Figur des Woyzeck. Und dass das ein Arztsohn, der ja privilegiert war. Also er hat zwar 6 Geschwister gehabt, die alle etwas geworden sind. Also der Ludwig Büchner war ein materialistischer Philosoph. Die Luise, seine Schwester, war Frauenrechtlerin und auch Schriftstellerin. Also das sind Leute der Oberschicht gewesen. Und er hat das Herz nie von den leidenden Massen getrennt. Und das ist etwas, was wahrscheinlich auch in dieser Zeit einzigartig ist. Denn Heine hat sehr oft, er hat zwar auch geliebäugelt mit den Dichtern des jungen Deutschland und des Vormärz, aber er hat sich doch sehr opportunistisch oft gezeigt. Also er hat in Frankreich gegen die Frühsozialisten dann polemisiert. Heine ist ja als Harry Heine auf die Welt gekommen. Er ist konvertiert zum christlichen Glauben aus beinahe opportunistischen Motiven, weil er da eine Bankierskarriere sich leichter vorgestellt hat. Also bei Heine ist dieses Engagement des Politikers nicht so echt. Bei Büchner war es unverfälscht, echt und wirklich ein Herzensleiden, das ihn bewegt hat. Also bei der Beurteilung Heines und Büchners gehen Sie mit Friedel durchaus konform. Wie geht's Ihnen, wenn er Knut Hamsun mit Homer vergleicht? Also das würde ich so nicht unterschreiben, muss ich wirklich sagen. Und ich habe vielleicht die Hamsun-Rezeption Friedels, die ist mir nicht gegenwärtig. Da fühle ich mich nicht kompetent. Für mich kann ich das nicht. Er schätzt ihn sehr hoch. Ja. Es ist vielleicht, wir alle sind nicht gefeit vor Einflüssen des Zeitgeistes. Ja, und so wie wir wissen, dass Shakespeare erst durch die Romantiker wirklich zu dem Dramatikergott geworden ist, den wir heute in ihm auch noch schätzen, und früher in der Aufklärung hat Shakespeare ja wenig gegolten, so sind doch die Beurteilungen auch bei einem so differenzierten Geist, wie Friedel es war, im einen oder anderen Aspekt vom Zeitgeist dirigiert. Ja, und vor Fehlurteilen ist niemand geschätzt, wenn man denkt, dass Goethe Kleist abgelehnt hat, ja, dass Goethe die romantische Literatur als Lazarettpoesie bezeichnet hat, dass Goethe einen Johann Christian Günther, der wohl einer der größten Barockdichter der deutschen Sprache ist und der ein vollkommener Außenseiter war, den niemand kennt, den hat er auch also für einen schlechten Poeten gehalten. Bis heute offenbar geblieben ist. Also ich kenne ihn auch nicht nach so vielen Jahren. Ja, aber er gehört also zu den größten deutschen Lyrikern. Also er hat die erste bekenntnishafte Lyrik eigentlich während der Barockzeit geschrieben. Und dadurch, dass er nicht in dem Literaturbetrieb drinnen war, was ja oft eine sehr, sehr schwierige Situation ist, denn die großen Außenseiter geraten ja zunächst einmal in Vergessenheit und werden erst durch spätere Jahrhunderte entdeckt. Ja, aber er gilt also jetzt wohl als der Lyriker der Barockzeit. Goethe hat ihn, Sie teilen dasselbe Urteil, also Goethe hat ihn nicht geschätzt und viele kennen ihn nicht einmal heute. Können Sie mir ein Einstiegswerk für Neugierige empfehlen? Mir fällt jetzt kein einzelnes Gedicht ein, aber es gibt nur ein paar Gedichte, die er geschrieben hat, und die sind also bei Reclam in einem kleinen Bändchen zu haben. Das ist ganz billig und es lohnt sich, ihn zu lesen. Sehr sympathisch wiederum finde ich Friedels Beurteilung von Hans Christian Andersen. Ja. Wobei man hier sagen muss, dass nach wie vor Andersen eigentlich falsch eingeschätzt wird. Auch wir kennen Andersen hauptsächlich als Märchendichter. Dass aber hier eine philosophische und auch soziologische Grundlage da ist, das wird nach wie vor nicht erkannt. Ich glaube, es ist inzwischen sogar noch schlimmer geworden, weil viele kennen Andersen als Sujet-Schreiber für, ja, sagen wir mal, sehr entstellte Disney-Fassungen. Genau. Also das, ich will jetzt nicht gegen Disney polemisieren. Doch, oder. Bitte. Aber das halte ich wirklich für eine Verhunzung. Also was mit diesen Märchen passiert, das finde ich schauderhaft. Bisschen zur gnadenlosen, ja. Happy-Endisierung. Genau, Genau. Und man müsste nachlesen, man müsste wirklich die Andersen-Märchen nachlesen, also nicht nur des Kaisers neue Kleider, die ja eine wirklich absolut politische Aussage sind, die übertragbar ist auf jede Epoche. Ja, und die eine sehr scharfe Kritik auch des politischen Establishments und der Höflingswirtschaft ist, ja, die wir ja allerorts immer haben, ja, das Mitläufertum, das er kritisiert, das Ganze wird einfach vollkommen nivelliert, es wird einfach totgeschwiegen, ja, und dann kommt dazu, dass er auch eine wirklich, wobei ich jetzt nicht die Biografie eines Autors unmittelbar in die Interpretationen hineinnehmen will, aber er stammt ja aus wirklich ärmlichen Verhältnissen und hat ein zeitlebens sehr, sehr schweres Schicksal gehabt und seine Schwester war eine Prostituierte in Kopenhagen und darunter hat er sehr gelitten. Also er hat die soziale Problematik wirklich am eigenen Leib sehr stark erlebt. Das alles wissen wir nicht. Also er ist kein harmloser Märchendichter. Wissen Sie zufällig, wie die Rezeption zu Friedels Zeiten war? Leider nein. Ich denke fast, dass Friedel hier wirklich jemand war, der ihn höher bewertet hat als seine Zeitgenossen. Also es hat mich gewundert, dass er ihn aufnimmt in die Literaturgeschichte. Gleiches, wenn auch nicht in solchem Maß, gilt auch für Friedels Nestroy-Bild, glaube ich. Richtig. Auch hier, sagen wir einmal, die Kulturrezeption hat ja, wenn sie in die Breite geht, immer die Tendenz zu nivellieren und die Tendenz der gemütlichen oder kulinarischen Rezeption, wie ja auch Brecht das immer wieder bekämpft hat. Und das ist bei Nestroy absolut der Fall gewesen. Das Bürgertum hat ihn eigentlich vergewaltigt in seiner Intention, denn er war ein höchst kritischer Geist. Er war ein höchst differenzierter, gebildeter Geist. Und er hat mit dem, was man auch in Wien hier als lustiges, dodelhaftes Volksstück bewertet, nicht das Geringste zu tun. Also er verdient wirklich eine neue Entdeckung, eine radikale neue Entdeckung unter dem Aspekt seiner kritischen Haltung, aber nicht nur im Sinne der politischen Vereinnahmung, sondern der gesamten zwiespältigen menschlichen Situation, die er am eigenen Leibe auch schwer erlitten hat. Dem steht vielleicht entgegen, dass es bei Nestroy kaum gute Frauenrollen gibt. Also ich wüsste keine einzige, nicht mal die Salome Bockerl, die da oft zitiert wird. Und was soll man dazu sagen? Man muss es vielleicht jetzt so sagen. Jede Zeit hat natürlich ihre kritischen Fragen. In unserer Zeit ist der Kanon der kritischen Fragen nicht komplett, wenn man nicht die Frauenfrage stellt. Das ist etwas, was, man muss sagen, Gott sei Dank stattgefunden hat, eine Entwicklung. Aber ich weiß nicht, ob das der Maßstab ist, den man an alle Epochen anlegen darf. Ich kenne jetzt im Detail nicht die einzelnen Erlebnisse, die Nestroy mit Frauen hatte. Ich muss auch gestehen, ich habe sein Frauenbild nicht in allen Facetten gegenwärtig. Ich kann dazu nur eben ausweichend oder vergleichend sagen, wenn wir hernehmen, das Frauenbild, das zum Beispiel ein Dostojewski hatte, dann war das auch das einer Heiligen und Hure, die wir auch heute nicht mehr akzeptieren würden, nicht dieses Frauenbild. Deshalb kann man aber auch nicht sagen, Dostojewski ist ein schlechter Schriftsteller. Wenn man nehmen, das Frauenbild, das Georg Büchner hatte, das war doch ein bisschen auch von dem Frauenbild des Volksliedes geprägt. Also wir nehmen die Frauen in Dantons Tod, die eigentlich die Gefühlswelt vertreten, die instinktive, nicht unmittelbar analytische Haltung zur politischen Situation oder zur individuellen Situation und die aber in ihrer Gefühlswelt instinktiv die richtige Entscheidung treffen, eher als die differenzierten Männer. Das heißt aber, diese Gefühlswesen, das würde auch unserem heutigen Frauenbild nicht entsprechen. Man kann deswegen aber auch nicht sagen, Georg Büchner wäre ein Frauenverächter gewesen, im Gegenteil. Ja, also ich halte diese Frage für wichtig, aber ich halte sie nicht für alles entscheidend zur Einordnung einer literarischen Persönlichkeit. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Maria Seifert. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 9. August 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.